der nächsten Abteilung, Mesdames et Messieurs, eine wahre Sensation. Der klare Beweis für das Gottestalent von meinem kleinen Sohn. Seine Schwester, das Nana, war, als sie noch klein war, auch ein Wunderkind. Jetzt wird sie dem Bruder die Augen verbinden, damit er völlig blind ist. Um die Tasten zu verstecken, werden sie mit einem Tuch drapiert. Trotzdem wird er etwas spielen, das hat er selber komponiert. Los doch! Er schläft, Amadee! Er träumt, Amadee! Er zückt, er gähnt. Was für ein Kind! Wie affektiert! Man ist gerührt! Ich bin pikiert! Ich weiß, ein Trick mir am Morgen! Ich glaub, er besagt uns und Frauen! Ein wunderes Kind, wahrhaftig ein glückliches Kind! Mit 3 Jahren schon saß er auf meinem Knie und hat das Klavier entdeckt. Mit 5 schrieb er ein komplettes Konzert, harmonisch ganz korrekt. Er spielt alles vom Blatt, was er einmal gehört hat, kann er memorieren. Wobei er sogar die schwierigsten Fugen fehlerfrei variieren kann. Sein Gehör ist unbestechlich, er gibt auf jede Note 8. Das Spiel auf meiner Violine hat er sich selber beigebracht. Was für ein Kind, welch eine Qual, ein kleiner Gott, ein Ideal. Wie abgeschmackt haben wir sie leben, ein Engel dressiert und durchtrieben, ein wunderes Lied, wahrhaftig ein göttliches Kind. Papa, er hat Fieber, ich glaub, er ist krank. Ach, was Unsinn! Er wird nur leicht müde, denn er ist ein Genie und Genies sind empfindlich. Damit ist unser Programm zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich Sie um eine Spende. Auf Wolfgang Amadee Mozart. Was für ein Fass, phänomenal. Was für ein Schatz, einfach genial. Wunderbar, unerhört.